Das gelbe Feuer des Ginsters brannte nieder. Nun kam die Glycinie an die Reihe. Im Juni unglücklich zu sein, ist ebenso unpassend, wie glücklich zu sein, wenn man Schubert hört. Das macht diesen Monat unerträglich. 30 Tage lang ist jede noch so geringe Schwankung des Seelenzustandes einfach ungehörig. Das aufgezwungene Glück ist ein Albtraum. Die Glycinie macht es noch schlimmer. Ich kenne keinen aufwühlenderen Anblick als den einer blühenden Glycinie. Die blauen, die Bögen des Lianenstamms hinabtropfenden Blütentrauben bringen mich um das letzte bisschen Nüchternheit und verwandeln mich in einen grotesken Ausbund an Schwärmerei. Als Kind verbrachte ich die Sonntage bei meiner Großmutter. An der Wand ihres Hauses wuchs eine Glycinie empor. Im Juni riss der blaue Regen mir Löcher ins Herz. Schon damals verstand ich es nicht. Ich brach in Tränen aus, deren Lächerlichkeit mir nicht entging. Das Gegengift zur Glycinie sind die Spargel, der zweite Tribut des Juni. Mir ist aufgefallen, dass es unmöglich ist, Kummer zu empfinden, während man Spargel isst. Das Problem ist nur, man kann sie nicht 24 Stunden lang essen. In diesen ersten Junitagen nun hätte ich viele Buntspargel gebraucht, um meine Angst loszuwerden. Nachts beobachtete ich Juliettes Schlaf, so wie Christus auf dem Ölberg seine Jünger schlafen sah. Ihr waren von Geburt die Ruhe und Zuversicht zuteil geworden, und sie zählte darauf, dass ich ihr diese beiden Gaben, die mir selbst versagt geblieben waren, bewahrte. Außerhalb des Bettes wird die Schlaflosigkeit leichter erträglich. Ich ging in den Garten. Die frische Nachtluft schlug über mir zusammen. Die Glycinie gab mir den Rest. Die höflichen Japaner schreiben sich Briefe, in denen von nichts anderem die Rede ist als von den Blumen der Jahreszeit. Andere lästern über dieses Ritual, das sie für bedeutungsleer halten. Wäre ich Japaner, wäre ich gewiss ein großer Briefschreiber. Dieser Formalismus würde es mir erlauben, schwärmerische Flausen auszubreiten, ohne dass jemand es merkt. Die Gleichung ging nicht auf. Juliette verlangte von mir, Monsieur Bernardin zu retten. Meiner innersten Überzeugung nach konnte aber nur der Tod ihn aus seinem Gefängnis befreien. Meine Frau jedoch wollte nicht, dass er starb. Und selbst wenn sie es gewollt hätte, nun schien er nicht mehr dazu aufgelegt, sich zu töten. Die Glycinie betrachtend fasste ich einen Entschluss, der mir schrecklich vorkam. Von nun an würde ich mich damit abfinden, dass Juliette mich nicht mehr verstand. Dieser Entschluss zeitigte schon am nächsten Tag seine Folgen. Ich sah den Wagen des Nachbarn, der vom Dorf zurückkam. Ich rannte ihm entgegen. »Palamed, ich muss mit Ihnen reden.« Ohne ein Wort steckte er den Schlüssel ins Schloss des Kofferraums, öffnete ihn aber nicht. Regungslos blieb er bei dem Wagen stehen. »Haben Sie meinen Brief gefunden?« 15 Sekunden Schweigen. »Ja. Was denken Sie davon?« »Nichts«, eine beredsame Antwort. »Ich für meinen Teil habe seither viel darüber nachgedacht, und ich will Ihnen bestätigen, wenn Sie es nochmal versuchen, hindere ich Sie nicht mehr daran.« Schweigen. Ich redete weiter. »Ich habe darüber nachgedacht, und jetzt verstehe ich Sie, Palamed. Jetzt weiß ich, dass es für Sie die einzige Lösung ist. Es fällt mir schwer, das zuzugeben, denn schließlich ist es ja das Gegenteil dessen, was mir von allen Seiten eingeredet wurde. Sie wissen schon, das Leben ist der höchste aller Werte, Achtung vor dem menschlichen Leben und so weiter. Dummes Geschwätz, wie ich dank Ihnen nun weiß. Für jeden Einzelnen gilt etwas anderes, wie in allen Dingen auf Erden. Und das Leben ist nichts für Sie, so viel ist klar. Ich versichere Ihnen, ich mache mir Vorwürfe. Ich bedauere, dass ich sie aus der Garage herausgeholt habe. 1000 Tonnen Schweigen. Ich ahne wohl, dass ein zweiter Versuch ungeheuer schwierig sein muss. Und dennoch, so seltsam es erscheinen mag, komme ich, um Ihnen dazu Mut zu machen. Ja, Palamed. Ich kann nur erraten, dass eine solche Tat eine Seelenstärke erfordert, deren ich nicht fähig wäre. Doch das ist etwas anderes, denn ich liebe das Leben. Sie aber, Sie rufe ich auf, sich zu dieser Tat zu entschließen. Ohne es zu merken, hatte ich mich ereifert. Ich kam in Schwung, wie Cicero bei seiner ersten Rede gegen Catilina. Denken Sie vor allem daran, was geschehen wird, wenn Sie es nicht tun. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Werden Sie sich klar über Ihr Dasein. Ihr Leben ist kein Leben. Sie sind ein Haufen Leiden und Langeweile. Schlimmer noch, Sie sind das Nichts. Und das Nichts leidet, wie wir seit Bernanos wissen. Natürlich, den haben Sie nicht gelesen. Sie lesen ja nichts und tun im Übrigen auch sonst nichts. Sie sind nichts und Sie sind nie etwas gewesen. Das würde mich nicht stören, wenn Sie allein wären. Doch dies ist nicht der Fall. Für Ihr eigenes Schicksal rächen Sie sich an Ihrer Frau, die zwar nicht wie eine Frau aussieht, aber 100-mal menschlicher ist als Sie. Sie halten Sie eingesperrt. Sie wollen Sie Ihrem Nichts gleich machen. Abscheulich. Wer nicht leben kann, ohne jemanden zu unterdrücken, sollte besser nicht leben. Ich begann mich wohlzufühlen. Das Feuer der Redekunst erfüllte mich mit Energie. Was gedenken Sie heute zu tun, Palamed? Ich erzähle Ihnen, wie Ihr Tag verläuft. Nachdem Sie Ihre Einkäufe ins Haus gebracht haben, lassen Sie sich in Ihren Sessel fallen und betrachten 4 von Ihren Uhren, bis es Zeit wird fürs Mittagessen. Sie kochen irgendetwas Widerliches zusammen, stopfen Bernadette damit voll und anschließen sich selbst, obwohl ihnen doch kein Essen schmeckt und schon gar nicht dieser stinkende Fraß. Dann versinken sie wieder im Sessel und schauen ungeduldig zu, wie die Zeit vergeht und die kleinen und großen Zeiger vorantreibt. Erneute Sättigungsmaßnahmen und dann gehen sie schlafen. Das muss der schlimmste Augenblick für Sie sein. Ich ahne, dass Sie an Schlaflosigkeit leiden, wie ich selbst. Und wenn meine Schlafstörungen schon scheußlich sind, wie müssen dann erst Ihre sein? Die Schlaflosigkeit eines fetten Schweins, das sich anödet und nicht mal mehr darauf hofft, einzuschlafen, weil es das gar nicht mag. Denn es gibt nichts, was Sie mögen. Palamed, Bernardin, wenn man nichts mag, muss man sterben. Sie werden mir nicht erzählen, dass Sie in Ihrem Arztkoffer keine Pillen haben, die Ihnen dabei helfen könnten. Damit geht es leichter als mit Auspuffgasen. Nur Mut, Palamed. Sie müssen nur den Mund aufmachen, die Tabletten aus einem Röhrchen mit einem Glas Wasser schlucken, sich hinlegen und dann ist es aus mit der Langeweile, der Leere, der Quälerei mit dem Essen, den Uhren, mit ihrer Frau und der Schlaflosigkeit. Nichts ist mehr. Und Sie sind nicht mehr da, um es zu merken. Das ist die Erlösung, Palamed, die Erlösung für die Ewigkeit. Meine Wangen glühten. Nun geschah etwas Ungeheures, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Der Nachbar fing an zu lachen. Jeder hat seine eigene Art von Heiterkeit. Bei ihm war sie armselig und schwach, aber umso grässlicher. Man hätte sagen können, er habe die Parkinson'sche Krankheit verinnerlicht. Man sah, wie seine Eingeweide bebten, und aus seinem Mund kamen Ansätze zu leisen Aufschreien. Es war ein ekelhafter Anblick. Obendrein schaute der Lachende mir in die Augen. Geschlagen, gedemütigt und angewidert ging ich zu unserem Haus zurück. In der folgenden Nacht nahm mein Plan Gestalt an. Monsieur Bernardin war in der Lage zu lachen. Manche hätten daraus geschlossen, dass er ein Mensch war. Andere hätten vermutet, er sei der Teufel. Ich meinerseits fragte mich nach der Bedeutung dieses Lachens. Hatte er meine Ansprache lächerlich gefunden? Das hätte vorausgesetzt, dass er ein Mann mit Geschmack war. Eine unannehmbare Hypothese. Nein, es musste ein ironisches Lachen sein. Ich deutete es ungefähr so. Das könnte dir so passen, was, dass ich mich umbringe. Da brauchtest du dir keine Vorwürfe mehr zu machen. Alles, was du gesagt hast, stimmt, aber du hast mir die einzige Chance vereitelt, aus diesem Scheißleben zu verschwinden. Nein, es ist nicht leicht, auch nicht mit Medikamenten. Ich habe 70 Jahre gebraucht, um den Mut zu dem Versuch aufzubringen, und ich würde nochmal 70 brauchen, um ihn zu wiederholen. Es ist noch schwerer, wenn man weiß, wie es ist. Und du, der meinen Ausbruch verhindert und meine Hoffnung zunichte gemacht hat, du hast die Frechheit, mir sowas zu sagen. Schämst du dich nicht? Also, mein Bester, wenn du wirklich willst, dass ich sterbe, dann bring mich doch um. Wenn du deinen Fehler wieder gut machen willst, gibt es nur eines. Bring mich um. Man täuscht sich oft über die Blumensprache. Von nun an verstand ich den Ruf der Glycinie. Alles an ihr war Flehen. Ihre Art, sich an die Mauer zu klammern, wie man sich an dem Kleid einer Königin festhält, das Fallenlassen der blauen Blütentrauben, als wären es untröstliche Klagen. Ich hörte die drohende Bitte heraus. Das Leben ist ein Jammertal, eine bodenlose Qual, von der man mich befreien könnte. Keiner der Einwände, die ich mir vorhielt, war stichhaltig. Er hatte nicht den geringsten Grund zu leben. Nicht den geringsten Grund, nicht zu sterben. Und ich hatte nicht die geringste Entschuldigung, ihn nicht zu töten. Ich entschied mich für das Datum der Sommersonnenwende. Ein etwas kitschiger Beschluss, aber es fehlte mir so sehr an Mut, dass ich es nötig hatte, mich mit einer gewissen Feierlichkeit zu umgeben. Das Zeremoniell hat schon immer dazu gedient, sich das Gehirn mit Blei zu beschweren. Ohne den Pomp der Riten hätten wir die Kraft zu nichts. Diese Entscheidung beruhigte mich. Oder vielmehr, sie veränderte das Wesen meiner Angst, die ja eine Art Wiedergutmachungswunsch war. Ich wollte es nachts ausführen, weil der nächtliche Emil Azel zugleich finsterer und verwegener war. Zu Juliette sagte ich nichts. Ich wartete, bis der Himmel jede Erinnerung an Licht verloren hatte. Meine Frau schlief tief und fest. Ich ging über die Brücke. Alle Türen des Nachbarhauses waren doppelt abgeschlossen. Ich schlug mit dem Ellbogen das Garagenfenster ein, wie in der Nacht, als ich geglaubt hatte, Monsieur Bernardin retten zu müssen. Ich stieg die Treppe hinauf und betrat die Rumpelkammer, die meinem Peiniger als Schlafzimmer diente. Sein Bett schien von monumentaler Unbequemlichkeit zu sein. In der Stockfinsternis konnte ich sehen wie eine Katze. Ich erkannte sofort die offenen Augen des Dicken, der im Bett lag. Ich hatte recht gehabt. Auch er konnte nicht schlafen. Zum ersten Mal blickte er mich nicht unzufrieden an. Aus den Tiefen seiner Gefühllosigkeit stieg eine Art Erleichterung auf. Er wusste, warum ich kam. Er sagte nichts. Und ich sagte nichts. Wir waren ja nicht in der Oper. Als Todesbote bediente ich mich keiner Sichel, sondern eines Kissens. Ich verrichtete die mitleidige Tat. Niemand kann sich vorstellen, wie leicht sowas ist. Wenn ein 70-Jähriger mit starkem Übergewicht in seinem Bett stirbt, stellt niemand viele Fragen. Ich fragte den Polizisten, ob Juliette und ich die Frau des Verstorbenen betreuen könnten, und er hatte keine Einwände. Man sagte uns sogar, wir seien gute Menschen. Bei der Beerdigung war Bernadette eine sehr ansehnliche Witwe. Nichts kommt langsamer als die Krankenhausrechnung. Ende September kam die Forderung über Parlaments Behandlungskosten von Anfang April nach seinem Selbstmordversuch. Ich hatte bei seiner Aufnahme die Papiere ausgefüllt und unterschrieben, und von mir verlangte man folglich das Geld. Ich zahlte mit einem Lächeln. Es war ja auch gerecht so. Hätte ich nicht die Dummheit begangen, ihn aus seiner Garage zu schleppen, wären keine Krankenhauskosten entstanden. Außerdem hegte ich für meinen Nachbarn, seitdem er tot war, freundschaftliche Gefühle. Ein bekanntes Syndrom. Man schätzt diejenigen, denen man Gutes erwiesen hat. In der Nacht vom 2. zum 3. April hatte ich geglaubt, Monsieur Bernardin das Leben zu retten. Welch ein Irrtum! Welch ein egoistischer Irrtum! Am 21. Juni dagegen hatte ich mich nicht als Held aufgespielt. Ich hatte nicht das Los eines anderen nach meinen eigenen Kriterien beurteilt. Ich hatte nichts geleistet, was mir die Hochachtung normaler Menschen eintragen konnte. Im Gegenteil, ich hatte wider meine Natur gehandelt. Ich hatte das Wohl meines Nächsten über mein eigenes gestellt, ohne jede Aussicht auf Billigung durch meinesgleichen. Ich hatte nicht nur die eigenen Überzeugungen mit Füßen getreten, was nicht viel heißen will, sondern auch, was noch schwerer ist, meine angeborene Passivität überwunden, um einem armen Kerl einen Wunsch zu erfüllen, so dass sein Wille geschah und nicht meiner. Und schließlich hatte ich mich edelmütig verhalten. Wahrer Edelmut ist der, den niemand verstehen kann. Sobald das Gute bewundert wird, ist es nicht mehr gut. denn erst in der Sonnenwendnacht hatte ich Palamède Bernardin im tieferen Sinn des Wortes das Leben gerettet. Juliette weiß von nichts. Ich werde es ihr nie sagen. Wenn sie auch nur ahnte, dass der, mit dem sie das Bett teilt, ein Mörder ist, stürbe sie vor Entsetzen. Im Schutz ihrer Unwissenheit hielt sie das Ableben unseres Nachbarn für eine gute Sache. Endlich konnte sie sich nun, so viel sie wollte, um Bernadette kümmern. Inzwischen ist das Haus der Bernardins hell, sauber und gut gelüftet. Jeden Tag verbringt meine Frau wenigstens 2 Stunden mit der Zyste. Sie bringt ihr Essen, Blumen und Bilderbücher. Oft schlägt sie vor, ich solle mitkommen. Ich lehne ab, weil ich bei dem Gedanken, Bernadette im Bad zu sehen, erstarre. Sie ist meine beste Freundin, hat Juliette nach einigen Monaten zu mir gesagt. Heute schneit es, wie vor einem Jahr, als wir hier einzogen. Ich sehe zu, wie die Flocken fallen. Schmilzt nun der Schnee, wo bleibt das Weiß? Fragte Shakespeare. Mir scheint, es gibt keine größere Frage. Mein Weiß ist geschmolzen, und niemand hat es bemerkt. Als ich vor 12 Monaten in dieses Haus gezogen bin, wusste ich, wer ich war. Irgendein Griechisch- und Lateinlehrer, dessen Leben keine Spur hinterlassen wird. Jetzt blicke ich in den Schnee hinaus. Auch er wird keine Spur hinterlassen, wenn er geschmolzen ist. Aber nun verstehe ich, er ist ein Geheimnis. Von mir selbst weiß ich nichts mehr.